haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Millenniumsleiche. Erster Teil. Das alte Jahrtausend ächzte und stöhnte, genauso wie jene Menschen, die noch immer nicht wussten, an welchem Ort sie sich ins neue Jahr saufen wollten. Ich freute mich auf einen geruhsamen Silvesterabend und erhielt Besuch von Frau Vollmer. Sie vermisste ihren Bruder. Seit 2 Tagen meldet er sich nicht, wenn ich bei ihm anrufe oder an der Tür klingle. Ich mache mir Sorgen. Vielleicht sonnt er sich in der Karibik. Wir wollten gemeinsam eine tolle Silvesterparty steigen lassen. Deshalb waren wir regelmäßig in Kontakt. Es gibt schließlich eine Menge zu organisieren. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Nein. Und der Hausmeister ist in den Ferien. Aber es ist ein altes Schloss in einem alten Haus. Sie sollten problemlos damit klarkommen. Ich soll bei Ihrem Bruder einbrechen. Und wenn er schwer verletzt in der Wohnung liegt? Dafür ist die Polizei zuständig. Er ist vorbestraft. Na und? Für ein paar Tage zu verschwinden ist kein Delikt. Und wenn man in seiner Wohnung etwas Verdächtiges findet? Diebesgut oder so? Ihr Bruder ist Einbrecher. Nein, nein. Früher hat er das gemacht. 2 Mal. Dann wurde er erwischt. Seither achtet ihr das Gesetz. Aber Sie trauen dem Frieden nicht über den Weg. Er hat seltsame Freunde, Menschen, die ich nie und nimmer an die Silvesterparty einladen würde. Vielleicht hat er sich deshalb dazu entschlossen, eine eigene Party steigen zu lassen. Die Ungewissheit nagt an meinen Nerven. Ich zahle Ihnen 1.000 Franken, wenn Sie einmal kurz in seine Wohnung schauen. Ich möchte nur die Gewissheit, dass ihm in seiner Wohnung nichts zugestoßen ist. Ein Tausender ist kein schlechter Jahresausklang, deshalb griff ich zu. Allerdings unter der Bedingung, dass mich Frau Langer begleitete. Sie tat es widerwillig. Als wir im Treppenhaus standen, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Irgendwie riecht es seltsam. Wie man's nimmt. Es riecht dir verdächtig nach einer Bratwurst, die langsam in der Pfanne verwest. Mein Bruder isst keine Bratwürste. Der Duft kommt aber aus der Wohnung. Soll ich klingeln? Weshalb fragen Sie, wenn Sie sowieso tun? Es wird niemand öffnen. Ich spende nichts. Das ist aber schade. Eine Niere hätten wir gut gebrauchen können. Wer sind Sie? Wo ist mein Bruder? Was soll die Fragerei? Ich wohne hier. Sie lügen. Hier wohnt mein Bruder und er lebt allein. Ach, Niklas ist Ihr Bruder? Niklas Bruderer. Ich bin Gabi Vollmer, geborene Bruderer. Mögen Sie Chiliwürste? Nein. Ich hätte nichts gegen ein bisschen gebratenes Fett einzuwenden. Na, dann kommen Sie rein. Muss sowieso warten. Niklas sollte mich anrufen, tut er aber nicht. Will Silvester nicht alleine verbringen? Niklaus kommt an meine Silvesterparty. Ja, davon weiß ich nicht. Wir folgten ihr in die Küche. Wie ein geübter Trickdieb spähte ich durch die Wohnung, konnte jedoch nichts Auffälliges entdecken. Meine Klientin war einigermaßen empört über den Umstand, dass ihr Bruder etwas mit der wurstbratenden Frau hatte. Mein Bruder hat mir nichts davon erzählt, dass er jetzt mit Ihnen liiert ist. Wir haben uns in der Schalterhalle kennengelernt. Ist erst 2 Wochen her. Und jetzt wohnt sie schon bei ihm? Ich warte hier auf ihn. Keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Ständig klingelt das Telefon, aber ich nehme nicht ab. Er hat meine Handynummer, ruft aber nicht an auf mein Handy. Könnte mir wenigstens eine SMS schicken, tut er aber nicht. Langsam gehen mir die Vorräte aus. Wein hat es keinen mehr. Und von den 10 Flaschen Champagner habe ich schon 4 getrunken. Erstklassiger Champagner. Der Champagner ist für unsere Silvesterparty bestimmt. Den dürfen Sie nicht einfach austrinken. Hat Niklaus Bruder gesagt, was er vorhatte, bevor er verschwand? Hat nichts gesagt. Bin aufgewacht und er war weg. Ist mir noch nie passiert. Sonst bin ich diejenige, die mitten in der Nacht abhaut. Aber wer haut schon einfach aus der eigenen Wohnung ab? Er wird schon wiederkommen. Haben Sie ihn versucht, auf seinem Handy zu erreichen? Hat kein Handy. Ist altmodisch. So. Würsten sind fertig. Mir wird schlecht, wenn ich jemandem beim Essen zuschauen muss. Haben Sie Ihren Mann auf 0-Diät gesetzt? Nein, aber wir essen nie gleichzeitig. Ich kann nicht essen, wenn andere Leute essen. Ich kann in kein Restaurant gehen. Und wenn ich mich selber in einem Spiegel essen sehe, wird mir ebenfalls schlecht. Sie könnten Rücken an Rücken mit Ihrem Mann essen. Dann höre ich ihn essen. Das geht auch nicht. Mir egal. Ich esse jetzt eine Wurst und öffne eine Flasche Schnaps. Meine Klientin nötigte mich, die Küche zu verlassen. Wir standen im Treppenhaus herum und entdeckten dunkle Flecken auf dem Holzboden. Sie schienen ins obere Stockwerk zu führen. Dort trafen wir auf eine sympathische, ältere Frau. Ist es schon soweit? Die Glocken haben doch noch nicht 12 geschlagen. Es ist wie immer erst 5 vor 12. Sind diese Blutspuren von Ihnen? Sind Sie Moses? Ein paar Jahre weniger gibt man mir in der Regel schon. Die ist nicht ganz dicht. Niklaus hat mir von ihr erzählt. Wenn Sie Moses sind, was hat diese Frau an ihrer Seite verloren? Wir sind gemeinsam durch die Wüste marschiert. Und jetzt erklimmen wir gemeinsam den Dachstock. Moses auf dem Dachstock? Moses sollte in meine Wohnung kommen. Davon habe ich geträumt. Am ersten Tag im neuen Jahrtausend wird mir Moses erscheinen. Dann haben Sie noch etwas Zeit. Es hat auch auf den oberen Treppenstufen dunkle Flecken. Wir müssen auf den Dachstock. Sind wir noch nicht im neuen Millennium? Seit ich auf Hanfkissen schlafe, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Wir ließen die Frau stehen und stiegen in den Dachstock hoch. Es war eisig kalt und der Staub reizte meine Nase. Am Boden entdeckten wir zuerst Werkzeuge, die für Einbrecher typisch sind. Neben den Werkzeugen lag ein Mann. Sein Kopf wies eine stark blutende Wunde auf. Meine Klientin schien erleichtert, was mich verwunderte. Sie sagte, dass der Tote nicht ihr Bruder sei und machte vor Freude einen kleinen Luftsprung. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Millenniumsleiche, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Millenniumsleiche, zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Langer vermisst ihren Bruder, mit dem sie eine große Silvesterparty plante. Er meldet sich nicht auf ihre Anrufe und öffnet auch nicht, wenn sie an seiner Tür klingelt. Maloney soll nach dem Rechten sehen. Er tut dies und trifft in der Wohnung auf eine Frau, die ebenfalls seit 2 Tagen auf ein Lebenszeichen des Gesuchten wartet. Im Treppenhaus entdeckt Maloney Blutspuren und im Dachstock findet er eine Leiche. Bei dem toten Mann handelt es sich jedoch nicht um den Bruder seiner Klientin. Im Dachstock wurde es eng. Die Polizei fand neben viel Staub auch ein paar Spuren und Geldscheine, an denen Blut klebte. Dieser Mann wurde erschlagen. Es sieht ganz danach aus, als wollte er hier im Haus einbrechen. Dabei ist er wahrscheinlich überrascht und getötet worden. Und dann hat er sich blutend auf den Dachstock geschleppt und ist gestorben. Die Spuren im Treppenhaus deuten darauf hin, Maloney. Und wenn die Blutspuren im Treppenhaus vom Mörder stammen? Wir werden das überprüfen. Zuerst aber werden wir überprüfen, in welche Wohnung der Mann eingebrochen hat. Dort werden wir auch den Täter finden. In die Wohnung meines Bruders wurde nicht eingebrochen. Das ist beruhigend. Andererseits... Ihr Bruder ist wegen Einbruchs vorbestraft. Tatsächlich? Das ist aber ein seltsamer Zufall. Aber es wäre doch idiotisch, im gleichen Haus einzubrechen, in dem man wohnt. Die Nachbarn würden einen sofort wiedererkennen. Das ist doch zu gefährlich, oder? Vielleicht hält sich Ihr Bruder für besonders clever. Aber mit der Polizei kann er es noch lange nicht aufnehmen. Wir werden anhand des Spurenbildes herausfinden, was vorgefallen ist. Sehen Sie dieses Pulver, Maloney? Damit kann man unsichtbare Blutspuren sichtbar machen. Da drüben hat vor genau 12 Jahren und 3 Monaten schon einmal jemand geblutet. Das hilft uns in diesem Mordfall enorm weiter. Unsere Arbeit ist wie ein Puzzle, Maloney. Ein Steinchen fügt sich zum anderen und am Schluss erkennt man das ganze Bild. Kommen Sie mit, Maloney. Wir werden jetzt alle Nachbarn befragen. Viele waren das jedoch nicht. Es stellte sich heraus, dass 2 Wohnungen leer standen und 2 andere vorübergehend verwaist waren. In keine dieser Wohnungen war jedoch eingebrochen worden. Auch nicht bei Herrn Korver, der uns splitternackt empfing. Nacktheit ist unser natürlichster Zustand. Er hält Elektrosmog fern. Sie sitzen nackt in der Wohnung, um den Elektrosmog fernzuhalten. Ich spiele leidenschaftlich gerne auf dem Computer und ich weigere mich, diesen Millenniums-Unsinn mitzumachen. Denn Silvester werde ich vor dem Computer verbringen, zusammen mit Lara Croft. Wer ist diese Lara Croft? Sitzt sie auch nackt in der Wohnung? Lara Croft ist eine virtuelle Figur in einem Computerspiel. Sieht toll aus. Ich werde spielen, bis das neue Jahr anbricht. Hoffe bloß, dass mein Computer nicht den Geist aufgibt. Da kann ich Sie beruhigen, Herr Korver. Im Präsidium haben wir den Übergang ins neue Jahrtausend simuliert. Ein paar Kollegen haben Silvester gefeiert und eine Kollegin hat alle Uhren vorgestellt. Die Computer funktionierten danach einwandfrei. Was man von meinen Kollegen nicht behaupten konnte. Wir sollten uns vielmehr fragen, ob wir Menschen Jahr 2000 fähig sind. Sie könnten Ihre innere Uhr vorstellen und uns danach berichten, was Sie gespürt haben. Es werden viel zu viele Erwartungen geweckt. Für die meisten Menschen wird es ein Desaster geben. Sie werden trinken und fröhlich sein und darauf warten, dass etwas ganz Tolles geschieht. Und am nächsten Morgen wird alles so sein wie immer. Ich werde zusammen mit meiner Frau auf dem Balkon stehen und das neue Jahr mit einem selbstverfassten Gedicht begrüßen. Soll ich ein paar Zeilen daraus rezitieren? Gedichte sind schlimmer als Elektrosmog. Ich bitte Sie jetzt zu gehen. Bekleidete Personen bringen die Schwingungen in meiner Wohnung durcheinander. Wir verließen den seltsamen Kauz und landeten bei Frau Lesser, die noch immer auf ihren Moses wartete. Der Polizist war davon wenig angetan. Moses ist möglicherweise nicht einmal eine historische Person. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass die Geschichten in der Bibel mehr oder weniger frei erfunden wurden. Das ist gelogen. Ich habe geträumt, dass Moses zu mir kommt und wir gemeinsam eine Tasse Tee trinken. Er wird mir erzählen, wie das nächste Jahrtausend sein wird. Und danach wird er sich mit einem Handkuss verabschieden. Vielleicht war Moses längst hier. Haben Sie in der vergangenen Nacht auffällige Geräusche gehört? Allerdings, oben im Dachstock ein Poltern und ein Schrei. Sie waren Zeugin des Mordes? Was für ein Mord? Auf dem Dachstock wurde eine Leiche gefunden. Doch nicht etwa Moses. Keine Angst. Der Mann trug Einbruchwerkzeuge auf sich. Das beruhigt mich aber sehr. Was haben Sie gestern Nacht gesehen? Fliegenfischen in Slowenien. Hier auf dem Dachstock? Nein, in meinem Fernseher. Ich habe 2 Satellitenschüsseln montiert, über 100 Sender. Siesens ist einer meiner Lieblinge. Da wird den ganzen Tag nur gejagt und gefischt. Früher ging ich mit meinem Mann angeln, doch dann angelte er sich eine Jüngere. Und jetzt warte ich auf Moses. Das Leben ist ungerecht. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Irgendwie süß und irgendwie rauchig. Das ist doch nicht etwa Haschisch, Frau Lesser. Auf meinem Balkon gepflanzt, erstklassige Ware. Soll ich uns einen Joint drehen? Der Polizist schaute die Frau entgeistert an und machte sich Notizen. Ich fuhr zurück in mein Büro und wartete, bis die Identität des Toten geklärt war. Seine Ex-Frau wusste nicht viel Gutes über ihn zu berichten. Ich sagte ihm, dass ich ihn verlassen werde, wenn er nicht endlich eine Bank oder eine Poststelle überfällt. So konnte es einfach nicht weitergehen. Er aber sagte, Banküberfälle seien zu riskant. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gesehen habe ich ihn zuletzt vor einem Jahr. Er hat mich aber angerufen vor 2 Wochen. Er plante ein ganz großes Ding an Silvester. Ein Einbruch? Er sagte, all die Leute, die Geld abgehoben haben wegen diesem Jahr 2000 Unsinn, diese Leute horten ihr Geld zu Hause. Da könne man steinreich werden in einer einzigen Nacht. Sie zeigte mir ein Fotoalbum, in dem es nur Bankfilialen zu bestaunen gab. Die Objekte waren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden markiert. 1 bedeutete kleines, 10 sehr großes Risiko. Sie wollte mich dazu überreden, gemeinsam im neuen Jahrtausend eine 1 auszurauben. Ich lehnte dankend ab und fuhr zurück in mein Büro. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Millenniumsleiche, 2. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Millenniumsleiche, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Vollmer sucht nach ihrem Bruder Niklaus, mit dem sie eine Silvesterparty vorbereiten möchte. Meloni trifft in der Wohnung des Vermissten auf eine Frau, die seit 2 Tagen auf ihren Niklaus wartet. Im Treppenhaus entdeckt Meloni Blutspuren, die auf den Dachstock führen. Dort liegt eine Leiche. Meloni erfährt von der Ex-Frau des Ermordeten, dass dieser vorhatte, die Millenniumsangst in der Bevölkerung auszunutzen und in Wohnungen einzubrechen, in denen über die Neujahrsfeiertage Geldbeträge gehortet werden. Im Fernsehen sah man auf allen Kanälen, wie das große Fest vorbereitet wurde. Die schrecklichsten Sänger, die dämlichsten Moderatoren und die grässlichsten Dekors lieferten sich den üblichen Wettbewerb. Ich war drauf und dran, meinen Fernseher gegen ein paar Kopfschmerztabletten einzutauschen, als ich überraschenden Besuch erhielt. Ich habe gehört, dass Sie nach mir suchen. Sind Sie der Mann, der todkrank ist und ein Privatdetektiv als Universalerben sucht? Ich bin Niklaus Bruderer, der Bruder von Gabi Vollmer. Da schau her. Ich werde meinen Fahndungserfolg umgehend meiner Klientin melden. Sie ist nicht mehr Ihre Klientin. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, alles war ein Missverständnis. Ich bin hier, um all Ihre Forderungen zu begleichen. Also doch 1 Million für den ollen Meloni. 2000 Franken sollten genügen. Nicht schlecht. Und womit habe ich die stolze Summe verdient? Fliegen Sie weg. Es gibt äußerst günstige Millenniumsflüge, last minute sozusagen. Und wenn ich lieber hier bleibe und Mörder suche? Ich habe mit dem Mord nichts zu tun, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das ist aber bedauerlich. Ich höre Ihnen nämlich unheimlich gerne zu. Mit Ihrer Stimme könnten Sie glatt eine dieser fürchterlichen Silvestersendungen im Fernsehen moderieren. Lassen Sie mich und meine Schwester in Ruhe und unterschreiben Sie das hier. Was soll das? Das ist ein Vertrag. Sie verzichten ausdrücklich darauf, sich weiter um den Mord um Stefan Fleischer zu kümmern. 2000, wenn Sie unterschreiben. Und was kriege ich, wenn ich nicht unterschreibe? Ärger. Dachte ich mir's doch. Wie lange habe ich Bedenkzeit? 1 Minute, die Hälfte ist bereits vorbei. Genügt das als Antwort? Das werden Sie bereuen. Rien, je ne regrette rien. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, da sind das originelle Detektive. Ich hasse Krimis, in denen Detektive dauernd Sprüche klopfen. Im richtigen Leben, da haben Sie nichts zu lachen. Dafür werde ich sorgen. Sie drohen mir. Daran sind schon viele Freundschaften zerbrochen. Lassen Sie mich und meine Schwester in Ruhe, sonst... Sonst? Sonst kann ich nicht garantieren, dass Sie das neue Jahrtausend gesund in Angriff nehmen werden. Er stand auf und ging. Ich nahm eine Flasche Whisky und dezimierte deren Inhalt um einige Zentimeter. 1 Stunde später stand ich schwankend, aber frohen Mutes, im Polizeipräsidium. Dort ging es lustig zu und her. Wir testen Tischbomben und andere Silvesterartikel, Maloney. Wenn es soweit ist, rücken wir alle aus. Schließlich muss man damit rechnen, dass für einige Menschen in dieser Nacht die Welt untergeht. Oder Moses erscheint. Wenn Sie wüssten, Maloney, eine ältere Dame bot uns an, dass wir alle bei ihr in ihrem Bunker übernachten könnten. Ein Raumschiff werde landen und die Welt mit Bakterien überschwemmen, die dazu führen, dass alle Menschen weißer Abstammung langsam schwarz werden. Und ein Mann rief uns an, der ernsthaft daran glaubt, dass Punkt 12 seine verstorbene Großmutter aus ihrem Grab kommen wird, um sich an ihren Nachkommen zu rächen. Und wie sieht es mit Einbrüchen und Überfällen aus? Üble Sache, Maloney. Die Welt ist aus den Fugen. Uns wurden bereits 2 Dutzend Einbrüche gemeldet. In einer Wohnung wurden 100.000 Franken erbeutet. Die Leute sind unsicher und haben ihr Geld abgehoben. Ein gefundenes Fressen für gewisse Individuen. Wenn Stefan Fleischer vorhatte, solche Wohnungen auszurauben, woher hatte er die Tipps? Wer weiß, welche Menschen ihr Sparbüchlein auflösten in den letzten Tagen? Bankangestellte, Maloney. Aber wir haben das überprüft. Dieser Fleischer kannte niemanden, der bei einer Bank arbeitet. Auch Niklaus Bruderer arbeitet nicht bei einer Bank. Moment mal, mir fällt etwas ein. Ihnen fällt etwas ein? Ja! Am Ende dieses Jahrtausends. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Was mich betrifft, Maloney, ich glaube nicht, dass dieser Jahreswechsel anders sein wird als alle anderen. Es wird vielleicht etwas mehr gesoffen, etwas lauter gefeiert und etwas hemmungsloser jubiliert. Aber am Schluss war alles für die Katz und alle Arme in Kater. Ich beeilte mich, in mein Büro zurückzukommen. Nach einer Kanne Kaffee und einer heißen Dusche fühlte ich mich frisch genug, um dem Fall eine neue Wende zu geben. Vor dem Haus, in dem Niklaus Bruderer wohnte, traf ich auf die Frau, die gerne Würste aß. Er hat mich rausgeschmissen. Einfach so. Wie eine Hure hat er mich behandelt. Mir Geld gegeben, dieses Schwein. Niklaus Bruderer hat sie ausbezahlt. Wir wollten gemeinsam ins neue Jahrtausend tanzen, aber jetzt will er nichts mehr davon wissen. 10.000 hat er mir gegeben, aber ich frage Sie, was sind schon 10.000, wenn ein Mensch Nähe und Zärtlichkeit braucht? Sie sagten mir, dass Sie Niklaus in einer Schalterhalle kennenlernten. Arbeiten Sie bei einer Bank? Niklaus hat Kunden beobachtet. Ich habe ihn angesprochen. Da sagt er mir, was er vorhat. Gemeinsam mit Stefan Fleischer. Ja, Stefan sollte für ihn die Drecksarbeit verrichten. Und nachdem er das getan hatte, wurde er von Niklaus Bruderer umgebracht. Ach, ich weiß doch nicht, was geschehen ist. Er hat mir etwas in den Wein getan. Ich habe geschlafen bis am Nachmittag. Ich realisierte, dass er weg war, wusste aber nicht mehr, was in der Nacht geschehen war. Und seither wartete ich auf ihn. Die beiden wollten das Geld vermutlich auf dem Dachstock verstecken. Ja, das kann schon sein. Niklaus hat mich nicht in die Details eingeweiht. Sie tröstete sich mit dem Geld und buchte einen Flug nach Asien. Er war günstig, weil die Maschine um Mitternacht in der Luft war und niemand richtig Lust darauf hatte, Silvester im Zentrum des Jahr 2000-Problems zu erleben. Bei Niklaus Bruderer öffnete niemand. Dafür lud mich Frau Lesser in ihre Wohnung ein. Sie war nicht allein. Ruth hat mich zu sich eingeladen. Wir werden gemeinsam Silvester feiern. Angezogen setzen Sie sich dem Elektrosmog aus. Ruth hat das beste Hasch weit und breit. Wir werden ins neue Jahrtausend schweben. Moses wird nach Mitternacht an die Tür klopfen, aber ich werde ihn nicht einlassen. Ich werde dein Moses sein. Hat man den Mörder überführt? So gut wie. Das ist gut. Das ist sehr gut. Komm, Ruth, lass uns ein wenig Lara Croft spielen. Mit Computern kenne ich mich nicht aus. Nach dem dritten Joint spielt das keine Rolle mehr. Möchten Sie auch einen Zug, Herr Detektiv? Ich lehnte dankend ab und fuhr zurück in mein Büro. Die ersten Böller kündigten den Jahreswechsel bereits lautstark an. Eine plötzliche Müdigkeit überfiel mich. Als ich im Radio vernahm, dass Niklaus Bruderer verhaftet worden war, lag ich unter meinem Schreibtisch und hatte mich ins neue Jahr geschnarcht. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Millenniumsleiche, dritter und letzter Teil. Was für ein Fall, aber auch der ist gelöst. Die Millenniumsleiche gehört haben wir Michael Schacht, Jodok Seidel, Uli Beck, Alice Brünker, Carol Blanc, Heinz Margot, Christina Egli und Monika Amrein.